helfe dir auch durch die rechte Hand eine Gerechtigkeit. Ich stärke dich, ich helfe dir auch durch die rechte Hand.